das will ich, Jesus, weihen. Nichts mehr will ich nennen mein. Leib und Seele, Gut und Habe, alles soll sein eigen sein. Alles will ich mein, alles will ich mein. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, all mein Herz sich zu ihm neigt, all mein sünd'ger, stolzer Wille sich dem Herrn gehorsam beugt. Alles will ich mein, alles will ich mein. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, halte alle Welt für Spreu. Doch was ich dem Heiland schenke, gibt er mir verklärt und neu. Alles will ich mein, alles will ich mein. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland, will ich alles weihen. Alles will ich Jesus weihen, meines Geistes beste Kraft. All mein Denken, all mein Streben, alles, was mein Tag.